Sie hörten Baustellen der Nation. Was wir jetzt in Deutschland ändern müssen. Von Philipp Banse und Ulf Burmeier. Gelesen von Oliver Siebeck mit den Autoren. Hörbuch Hamburg Verlag 2023. Buchausgabe Ullstein. Weitere Hörbücher finden Sie unter www.hörbuch-hamburg.de.